Ja, schönen guten Abend. Ich danke für die Einladung. Ich muss eine kleine Vorwarnung machen. Ich werde also jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen mit der Finanzkrise, das was so in der Zeitung steht, sondern ich will etwas grundsätzlich von der Krisentheorie her aufrollen. Das war ja auch schon, wer das letzte Mal hier war, der Vortrag von Klaus-Peter Ortlieb. Da will ich auch mich drauf beziehen, beziehungsweise daran anschließen. Und da geht es ja eben sehr grundsätzlich um die Marx'sche Krisentheorie. Ich vertrete also genau wie der Referent vom letzten Mal eine bestimmte theoretische Position, die sich aus dem traditionellen Marxismus so seit den 80er Jahren rausentwickelt hat, formiert unter dem Label Wertkritik. Und da geht es eben auch ganz zentral um eine veränderte Wahrnehmung, eine veränderte Darstellung der Krisentheorie. Und zwar, wenn wir jetzt da mal einsteigen, die Krisentheorie im traditionellen Marxismus, die bezog sich zumindest soweit sie in der Linken und darüber hinaus einigermaßen populär geworden ist, immer auf zwei Aspekte. Das eine, das kennt man unter dem Begriff Anarchie des Marktes. Und das meint eben, dass es keine Planung gibt, dass alles über die Konkurrenz auf dem Markt geregelt wird. Und das kann dazu führen, dass es zu sogenannten Disproportionalitäten zwischen den einzelnen Produktionszweigen kommt, zu Stockungen, die dann eben in Krisen sich niederschlagen können. Deswegen nennt sich dieser Aspekt eben auch Disproportionalitätstheorie. Meistens bezieht sich das auf das, was Marx im zweiten Band des Kapitals abhandelt unter die sogenannte Abteilung 1 und Abteilung 2. Also Abteilung 1 die Produktionsmittelindustrie, Abteilung 2 die Konsumptionsgüterindustrie. Und da kann es eben, wenn jetzt die Investitionen chaotisch verlaufen, nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, eben zu Ungleichgewichten kommen. Es kann sein, dass sozusagen der Topf nicht zu seinem Deckel kommt und dass dann eben Stockungen eintreten. Also dieser Aspekt der Anarchie des Marktes als Krisenaspekt. Die Schlussfolgerung aus diesem Ansatz der Krisentheorie war meistens, dass man einfach durch staatliche Planung die Anarchie des Marktes beseitigen muss. Und das ist ja ungefähr das, was auch der bekannte Staats- oder Realsozialismus versucht hat, wobei man natürlich dazu sagen muss, die gesellschaftlichen Formen, in denen Kapitalismus sich bewegt, also die Grundformen von dem, was Marx, da komme ich dann gleich drauf, abstrakte Arbeit, Wert, Ware, Geld, Kapitalform nennt, das wurde eigentlich beibehalten oder das steht da gar nicht zur Debatte, sondern es geht nur um die Disproportionalität, die Anarchie über die Marktkonkurrenz, die sozusagen in diesem Formzusammenhang Unordnung schafft. Jetzt soll der Staat dann die Ordnung schaffen auf dem Boden genau dieser unüberwundenen Formen, die überhaupt gar nicht zur Debatte stehen. Der zweite Aspekt der traditionellen Krisentheorie, der läuft darauf hinaus, nennt sich dann Unterkonsumptionstheorie. Der läuft darauf hinaus, dass zwar genug Wert und Mehrwert produziert wird eigentlich, aber dass die Masseneinkommen zu gering sind, die Kaufkraft fehlt und dann kann dieser geschaffene Wert oder Mehrwert nicht ausreichend realisiert werden. Also das sogenannte Realisationsproblem. Und die Schlussfolgerung daraus ist auch einfach, man muss halt die Massenkaufkraft stärken. Das kennen wir ja auch landläufig aus linken Zusammenhängen und aus den Diskussionen, aber auch aus den öffentlichen Debatten. Auch da ist eigentlich der Formzusammenhang des Kapitalismus genauso blind vorausgesetzt. Also diese Formen von abstrakter Arbeit, Wertware, Geld, Kapital und so weiter, die sind da genauso verinnerlicht sozusagen und selbstverständlich. Es geht eigentlich nur darum, sozusagen den Defekt zu beheben, dass zu wenig Kaufkraft in dieser Geldform da ist und dass halt, indem man diesen Defekt behebt, mehr Gerechtigkeit gleichzeitig entsteht und eben die Menschen genug zu beißen haben. Nun, aus der Sicht, die ich hier vertrete, greifen diese beiden Aspekte der traditionellen Krisentheorie viel zu kurz. Es gibt nämlich etwas viel Grundsätzlicheres, was viel tiefer geht, nämlich das Problem, und aus dem eigentlich auch schon alle historischen Krisen entstanden sind, dass zu wenig Wert und Mehrwert überhaupt produziert wird. Und dass diese mangelnde Produktion von Wert und Mehrwert, die in der Vergangenheit nur immer so zyklisch oder in Krisen, die dann wieder behoben worden sind, wo sich das abgespielt hat. Aber auch da war die Grundlage schon immer eben etwas, was in den basalen Grundlagen, in den Formzusammenhang, in dem Zusammenhang von abstrakter Arbeit, Wertware, Geld, Kapitalform selber liegt. Also eine Ansatz einer Krisentheorie, die sagt, es wird zu wenig Wert produziert und letztendlich wird dieser ganze Zusammenhang, der bisher immer selbstverständlich vorausgesetzt worden ist, nämlich die Verausgabung von Arbeit, das Verdienen von Geld, die Verwertung von Kapital, das wird irgendwann ganz in die Luft gesprengt. Und in den Formen geht es dann überhaupt nicht weiter. Und alle bisherigen Krisen waren schon sozusagen ein kleiner Vorschein davon. Und die tiefste Ursache der Krisen liegt eben genau in dieser Grundlage selber. Das heißt natürlich, dass das, was man so selbstverständlich voraussetzt, die berühmte Arbeit und der berühmte Wert, dass das gar nichts Überhistorisches ist, keine allgemeine Menschheitsbedingung, sondern etwas spezifisch Kapitalistisches, was mit dem Kapitalismus erst entstanden ist und auch mit ihm zugrunde gehen wird. Und jetzt muss man natürlich fragen, ja, worin besteht eigentlich dieser Zusammenhang? Man könnte es eigentlich bei Marx schon im ersten Kapitel des ersten Bandes des Kapitals nachlesen, wo er diesen Begriff der Arbeitsabstraktion entfaltet. Was ist das eigentlich? Arbeit ist ja ein Abstraktum, ein abstrakter Begriff. Man weiß ja nicht, was das für einen Inhalt hat. Der Inhalt ist hier eigentlich ausgeblendet. Und Marx nennt es dann etwas doppelt gemoppelt noch mit dem Adjektiv abstrakte Arbeit. Und dieser Begriff der abstrakten Arbeit, ich sage es bloß so nebenbei, der wurde im Staatssozialismus als ganz positive Kategorie verstanden. Als sozusagen ein Terminus technicus, mit dem man operieren kann, eben in der staatlichen Planung dann. Bei Marx ist das aber eigentlich ein extrem negativer Begriff, ein kritischer Begriff. Und es liegt daran, dass er gleich am Anfang sagt, was bedeutet eigentlich diese Abstraktion Arbeit, diese Abstraktheit, diese abstrakte Arbeit? Sie bedeutet die vollkommene Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt. Es ist also scheißegal, ob da Schokoladentörtchen oder Handgranaten hergestellt werden. Es kommt darauf überhaupt nicht an, auf den Inhalt, sondern auf was? Was bleibt dann übrig, wenn man vom konkreten Inhalt abstrahiert? Marx sagt dann, es bleibt übrig die abstrakte Verausgabung menschlicher Energie. Er nennt es dann die Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn. Egal wofür. Verausgabung menschlicher Energie, die dann sozusagen die Wertgegenständlichkeit der Waren repräsentiert oder in dieser Wertgegenständlichkeit wird eine bestimmte Masse verausgabter abstraktmenschlicher Energie in diesen betriebswirtschaftlichen Funktionsräumen repräsentiert. Das heißt, ein produzierter Tisch als Ware, der ist gesellschaftlich gesehen kein Tisch, den man benutzen kann, auf den man sein Mittagessen hinstellen kann und so weiter oder auf dem man was schreiben kann, sondern der Tisch ist eben abstrakte Wertgegenständlichkeit gesellschaftlich. Das heißt, eine, wie Marx sich ausdrückt, gespenstische Masse vergangener, verausgabter menschlicher Energie, die repräsentiert er und sonst gar nichts, gesellschaftlich gesehen. Und auf seinen Charakter als Tisch kommt es überhaupt nicht an, sondern nur auf diese Wertrepräsentanz. Ja, dann, ich will es jetzt nicht im Detail weiterführen, sonst müsste ich den ganzen ersten Band referieren, das Kapital, dann wird eben diese Wertgegenständlichkeit in einer allgemeinen gesellschaftlichen Form, in der es sozusagen alle Waren repräsentiert, zum Geld. Eine ausgesonderte Ware, die als Geld fungiert, als allgemeines Äquivalent, als allgemeine Repräsentanz dieser verausgabten gesellschaftlichen Masse abstrakt menschlicher Energie. Und jetzt kann man sagen natürlich, ja, was soll denn das Ganze eigentlich? Das klingt doch völlig bescheuert, ja, verrückt. Und das ist es nämlich auch, weil Marx spricht von verrückter Form. Ja, gespenstische Gegenständlichkeit. Ja, was soll das? Es macht überhaupt nur Sinn, wenn das Geld, damit der Wert, damit die abstrakte Arbeit auf sich selber rückgekoppelt wird in einer Verwertungsbewegung. Das heißt schlichtweg, ein Selbstzweck, so kann man es jetzt populär sagen, aus einem Euro zwei zu machen, aus einem Dollar zwei zu machen. Das heißt natürlich nichts anderes, aus Wert immer mehr Wert zu machen, aus Geld immer mehr Geld, damit aber auch aus verausgabter, abstrakter menschlicher Energie immer mehr verausgabte, abstrakte menschliche Energie. Das ist eben das, was Marx das automatische Subjekt der Gesellschaft nennt, diese Verwertung des Werts, dem alle Akteure, nicht bloß die Lohnarbeiterinnen, sondern eben auch das Management, die Politiker, die Medien und so weiter, alles ist dem untergeordnet. Das ist sozusagen ein historisch konstituierter, völlig verrückter gesellschaftlicher Selbstzweck. Und das heißt natürlich nichts anderes, als dass die Menschen ihr Leben sozusagen damit vergeuden müssen, ja, Kapital zu verwerten als Selbstzweck, ja, und die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse, auch der sozialen Bedürfnisse, bestenfalls ein Abfallprodukt dieser Verwertungsbewegung ist. Jetzt sind wir noch nicht bei der Krise. Jetzt kann man nämlich sagen, das ist doch eigentlich eine gigantische Zumutung. Das ist es ja auch. Nur die haben die Menschen eben in einem Prozess von mehr als 200 Jahren verinnerlicht. Das erscheint uns ja ganz normal. Ja? Obwohl unsere Vorfahren da noch sozusagen schreiend davongelaufen sind. Das war nicht selbstverständlich ursprünglich. Es wurde mit Gewalt, mit Einpeitschen, der Marx spricht sogar von Hineinfoltern der Menschen in dieses Zumutungsverhältnis. Und jetzt haben wir es verinnerlicht, aber man könnte ja immer sagen, und das wäre jeden Augenblick, unabhängig von jeder Krise möglich, zu erkennen, mein Gott, das ist ja eine Zumutung. Eine unerträgliche Zumutung, sein Leben, sein ganzes Leben dieser Maschine, dieser Kapitalmaschine zu unterwerfen. Gut, das wäre so, egal ob diese Maschine funktioniert oder nicht. Die Krise findet aber auf der Ebene statt, dass es unabhängig vom Willen und Bewusstsein der Akteure, Marx sagt, hinter ihrem Rücken dazu kommt, dass sich ein innerer Widerspruch aufbaut, der diese Verwertungsmaschine sozusagen ja, immer wieder zum Stehen bringt oder letztendlich sogar, man könnte es in der bildhaft sagen, ihren Kolbenfresser verursacht, dass er also sozusagen kaputt geht, an die Wand fährt. Und das ist also ein objektiver Prozess, unabhängig davon, ob die Menschen das wollen oder nicht. Unabhängig natürlich auch, ob die Kapitalisten oder Manager oder wer immer das will oder nicht. Und wo liegt jetzt das Problem? Eben nicht bloß in der mangelnden Kaufkraft und in der Disproportionalität der Produktionszweige, der Anarchie des Marktes, sondern auf der Ebene dieser Arbeitssubstanz selber. Das ist nämlich diese Verausgabung menschlicher Energie, abstrakter Energie von Nerv, Muskel, Hirn, das bezeichnet Marx als die Substanz des Kapitals, die Substanz der Verwertungsbewegung. Wenn ich jetzt übrigens hier immer von Wert und Mehrwert spreche, dann kann ich das jetzt in Zukunft abkürzen und rede nur noch von Mehrwert, weil nämlich, dass die jeweils neu zu schaffende Wertmasse immer auch die Reproduktionskosten der Arbeitskraft mit einschließen muss. Die muss ich ja ernähren, um weiter produzieren zu können. Das bedeutet, dass immer ein Teil der Wertschöpfung für diese Reproduktionskosten verausgabt werden muss. Und das, was darüber hinaus an Wertproduktion durch diese Arbeitskraft stattfindet, das ist eben der berühmte Mehrwert. Aber allein darauf kommt es ja der Verwertungsbewegung an, der Kapitalmaschine. Aus einem Euro zwei machen. Nicht? Und die Reproduktionskosten der Arbeitskraft, die sind da auch nur sozusagen eine lästige Bedingung. Also spreche ich in Zukunft jetzt nur noch von Mehrwertproduktion und realer Mehrwertschöpfung. Also wie kann auf dieser Ebene der Substanz der Verausgabung menschlicher Energie der Mehrwertproduktion eine Krise oder ein Krisengrund, der tiefere Krisengrund liegen? Nun, aus der Sicht des theoretischen Ansatzes, den ich hier vertrete, gibt es da einen elementaren Selbstwiderspruch des Kapitalismus, der Verwertung. Nämlich, die Substanz des Ganzen ist ja die immer weiter gesteigerte Verausgabung menschlicher Energie, abstrakt menschlicher Energie. Gleichzeitig aber haben wir es ja mit der Konkurrenz zu tun. Die Konkurrenz auf den Märkten, die da ununterbrochen stattfindet, eine universelle Konkurrenz, die zwingt die einzelnen Kapitalien dazu, sich in dieser Konkurrenz durchsetzen zu müssen. Wie können sie das machen? Sie müssen billiger als ihre Konkurrenten anbieten. Und wie können sie schaffen, billiger anzubieten? Sie müssen die Produktivität steigern. Das heißt, sie müssen einen höheren Ausstoß pro Zeiteinheit an Produkten mit einer bestimmten Arbeitskraft hervorbringen. Was bedeutet das nun aber? Es bedeutet ja nichts anderes, als dass in einem, wenn man das als langen säkularen Prozess sieht, dass immer mehr Arbeitskraft durch Produktivkraftentwicklung überflüssig gemacht wird. Und damit ist natürlich ein Selbstwiderspruch gesetzt, denn auf der einen Seite das Kapital als gesellschaftliche Maschine, als Gesamtverhältnis beruht auf nichts anderem als auf der ständigen Steigerung dieser Arbeitssubstanz, dieser Substanz abstrakt menschlicher Energie. Auf der anderen Seite, indem die einzelnen Kapitalien miteinander konkurrieren müssen, dadurch die Produktivkräfte entwickeln müssen, nehmen sie sozusagen die Substanz des Ganzen sukzessive aus dem Prozess raus. Das heißt, man kann von einer säkularen Entwertung des Werts oder Entsubstantialisierung des Kapitals sprechen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, merken die das nicht? Ne? Haben die keinen Begriff von ihrem eigenen System? Muss man natürlich schon sagen, in der Tat haben sie keinen Begriff davon. Sie sind ja diejenigen, die das am allermeisten für was ganz Natürliches halten, für einen reinen Naturprozess und glauben, dass das ewig so weitergehen kann. Es gibt aber auch noch sozusagen einen mechanischen Grund in dem Ganzen oder einen Mechanismus, eben was über die Konkurrenz läuft, nämlich, was ich bisher noch nicht gesagt habe, diese Verausgabung menschlicher, abstrakt menschlicher Energie in diesen betriebswirtschaftlichen Räumen. Da könnte man denken, und so kann man auch sogar den ersten Band des Kapital von Marx lesen unter Umständen, dass diese Verausgabung von menschlicher Energie, die ist gebunden an die davon jeweils produzierten Güter. Also da fließt jetzt sozusagen das, was die Arbeiter in einer Möbelfabrik für die Tische aufwenden müssen, diese Masse von Nervmuskelhirn, die wird dann von genau diesen Tischen repräsentiert, die in dieser Möbelfabrik hergestellt werden. Wäre das wirklich so, dann würde das Ganze eigentlich keinen Sinn machen, vor allem die Konkurrenz nicht. Um was könnte man dann eigentlich noch konkurrieren, wenn das eh schon feststeht? Wenn dann also gesagt wird, da ist so und so viel Arbeit aufgewendet worden, abstrakte Energie, das lässt sich in so und so viel Wertquanta ausdrücken, das wiederum in Geld und dieses Geld wird dann auch bezahlt. Ja, wo bleibt dann die Konkurrenz und eigentlich überhaupt der Markt? Dann wäre das ja ein rein sozusagen mechanischer Zusammenhang. So ist es aber nicht, denn man muss sich das so vorstellen und es kommt dann im dritten Band des Kapital, kommt es sozusagen, wird es auch ein bisschen aufgerollt. Diese Verausgabung von Energie in menschlicher Energie in betriebswirtschaftlichen Funktionsräumen, die steht in einem Zusammenhang, den Marx gesellschaftliche Gesamtarbeit nennt. Und diese gesellschaftliche Gesamtarbeit, die schafft ein Gesamtaggregat gesamtgesellschaftlich verausgabter menschlicher Energie. Was davon jetzt wirklich in die Geldform verwandelt, realisiert werden kann und wie, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist sozusagen so wie der Tisch, was Gespenstisches ist, weil er kein Tisch, sondern abstrakte Wertgegenständlichkeit ist. So haben wir sozusagen nochmal eine noch höhere Gespenstigkeit, dass wir hier eine Gesellschaft oder die Weltgesellschaft hat eine bestimmte Masse abstrakter Arbeit verausgabt, die steht jetzt sozusagen unrealisiert im Raum, ist Resultat einer gesellschaftlichen Gesamtarbeit und jetzt kämpfen die einzelnen Kapitalien in der Konkurrenz darum, wie viel von dem Gesamtaggregat sie auf sich ziehen können. Das heißt, die einzelnen Unternehmen realisieren oder eignen sich nicht den Mehrwert an, der spezifisch in ihren vier Wänden produziert worden ist, sondern einen Teil des gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts, den sie durch ihr billiger Anbieten in der Konkurrenz auf sich ziehen können. Jetzt, wenn wir sagen, hier liegt der innere Selbstwiderspruch vor, dann könnte man das so formulieren: Diejenigen Kapitalien, Einzelkapitalien, setzen sich in der Konkurrenz am meisten durch und ziehen den größten Teil des produzierten gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts auf sich, die gleichzeitig durch Produktivkraftentwicklung die Produktionsweise als Ganzes, ihre Logik am meisten untergraben. Das ist sozusagen dieser innere Selbstwiderspruch in der Logik der Verwertung selber. Und natürlich wissen Sie das nicht, weil Sie einfach nur Ihr betriebswirtschaftliches Interesse vor Augen haben. Und Sie haben ja nicht eine Vogelschau, dass Sie sehen, was hier eigentlich vor sich geht, sondern eben nur Ihr Kalkül in der Konkurrenz. Was anderes können Sie bei Strafe des Untergangs nicht haben. Sie vollstrecken also sozusagen geradezu diesen inneren Selbstwiderspruch. So, jetzt kann man natürlich sagen, nächster Schritt, ja, wenn das so ist, wieso ist denn dieses ganze Monstrum nicht längst über den Jordan gegangen? Jetzt haben wir doch schon ewig lang Produktivkraftentwicklung und immer wieder hat der Kapitalismus sich berappelt, immer wieder gab es neue Welle, neuen Ansatz von neuer Verwertung. Und viele, auch marxistische Theoretiker, haben daraus die Schlussfolgerung gezogen, aus dieser rein historisch-empirischen Erfahrung, nicht? Alle bisherigen Krisen sind immer wieder überwunden worden, dass der Kapitalismus mit diesem inneren Widerspruch, soweit er überhaupt anerkannt wird, eigentlich ewig leben kann. Irgendwie kommt er da immer wieder raus. Die Frage ist, worin dieses irgendwie eigentlich besteht. Und jetzt kann man sagen, es gibt tatsächlich einen historischen Kompensationsmechanismus, mit dem dieser innere Selbstwiderspruch immer wieder ausgehebelt, immer wieder kompensiert und überwunden worden ist. Und zwar gehen wir nochmal zurück zu den logischen Grundlagen. Bei der Produktivkraftsteigerung führt sozusagen das auf der Ebene der einzelnen Ware zu einer Entwertung und damit natürlich auch zu einer Verbilligung. Also jede einzelne Ware kann relativ weniger von dem gesamtgesellschaftlichen Mehrwert repräsentieren, weil diese Gesamtmasse vermindert wird. Oder für jede einzelne Ware wird immer weniger beigetragen zu dieser gesellschaftlichen Gesamtmasse von Mehrwert. Jetzt hat die Verbilligung, die damit verbunden ist, ist ja klar, wenn der einzelne Tisch oder das einzelne Auto weniger wert ist, weil weniger Arbeitskraft dafür aufgewendet werden muss, dann wird es auch billiger. Das ist ja auch der Zweck, um sich in der Konkurrenz durchsetzen zu können. Der Effekt ist dann, dass sich die Märkte entsprechend erweitern. Also es gehen Produkte in einen größeren Konsum, in einen Massenkonsum ein, die vorher reiner Luxuskonsum waren, für die Appartement zum Beispiel. Etwa das Auto. Ne? Vor dem Ersten Weltkrieg ein Luxusgegenstand für die Appartement, wie heute ein Privatflugzeug, mittlerweile ein Massenkonsumgut. Durch diesen Prozess der Produktivkraftentwicklung, der Entwertung des einzelnen Produkts, der relativen, der Verbilligung, konnte das in den Massenkonsum eingehen, die Märkte konnten sich entsprechend erweitern. Und das hat dann trotz der Herausnahme von Arbeitsaufwand, von abstrakter Energie pro einzelnem Auto, unterm Strich durch diese Erweiterung der Märkte zusätzlich sogar neue Arbeitskraft absorbiert. Also in der Gesamtmasse konnte durch diese Erweiterung, durch dieses Eingehen in den Massenkonsum die Mehrwertproduktion und dann auf der Basis eben der Anwendung, der betriebswirtschaftlichen Anwendung von dann sogar zusätzlich benötigter Arbeitskraft wieder erweitert werden. Nun hat man gedacht, das geht ewig so. Das ist einfach ein Grundsachverhalt, der wird immer so weitergehen. Deswegen hat man ja sogar noch in den 70er, 80er Jahren gedacht, das wird zum Beispiel mit der Mikroelektronik so gehen, das wird mit allen möglichen neuen Produkten so gehen. Nicht? Die waren erst Luxusgegenstände oder kaum bezahlbar. Nicht? Dass eine Rechnerkapazität, die Kapitalkraft eines mittleren Unternehmens erfordert hat, noch in den 70er Jahren, die steckt heute in einem Kinderspielzeug, ne? Und ist extrem billig vergleichsweise. Und entsprechend haben sich ja die Märkte auch erweitert. Bloß der Effekt zusätzlicher Anwendung von Arbeitskraft, der ist nicht gekommen. Und da komme ich jetzt gleich drauf. Jetzt will ich nur noch mal dieselbe Logik, die ich jetzt so allgemein dargestellt habe, diesen Kompensationsmechanismus mit marxischen Kategorien darstellen. Und zwar, das ist das, was Marx die Produktion des relativen Mehrwerts nennt. Das hat meines Wissens der Klaus-Peter Ortlieb schon das letzte Mal auf seine Weise gemacht. Ich will deswegen nur kurz darauf eingehen. Und zwar, was heißt das relativer Mehrwert? Es heißt, wenn in der gesellschaftlichen Gesamtmasse durch Produktivkraftentwicklung sich die Waren, die einzelnen Waren verbilligen, dann gilt das natürlich letztendlich auch für die Konsumgüter. Wenn die Konsumgüter sich verbilligen, oder weniger wert, also das, was man isst, trinkt und sonst wie konsumiert, sich kleidet, wohnt und so weiter, wenn das relativ billiger wird, dann wird auch die Arbeitskraft für das Kapital relativ billiger. Die Reproduktionskosten in Wertgrößen, in Wertgrößen ausgedrückt, der Arbeitskraft sinken. Das heißt nichts anderes als dass der Anteil an der Neuwertschöpfung eines Arbeitstags sich zugunsten des Kapitals verschiebt. Wenn die Reproduktionskosten der Arbeitskraft durch Produktivkraftentwicklung geringer werden, dann wird der Teil des Arbeitstags der Neuwertschöpfung, der Verausgabung abstrakt menschlicher Energie, der für die Reproduktionskosten dieser Arbeitskraft nötig ist, der wird relativ geringer und der Anteil der Mehrwertproduktion an diesem Arbeitstag steigt relativ. Deswegen Steigerung des relativen Mehrwerts. Nun muss man aber was dazu sagen. Das gilt pro einzelne Arbeitskraft. Und für jede einzelne Arbeitskraft, die rentabel auf einem bestimmten Produktivitätsniveau angewendet werden kann, gilt es, dass ihre Reproduktionskosten sinken für das Kapital. Der Teil der Wertschöpfung dieser Arbeitskraft pro Tag, pro Jahr und so weiter relativ steigt. Das ist richtig. Jetzt kommt es aber natürlich auch darauf an, welche Menge von Arbeitskräften gesamtgesellschaftlich überhaupt rentabel auf einem entsprechenden Produktivkraftniveau angewendet werden kann. Das heißt, wir haben eine Relation, man könnte das vermutlich, ich bin im Unterschied zu dem guten Ortlieb kein Mathematiker, also man könnte das vermutlich auch mathematisch ausdrücken, wir haben zwei gegeneinander sich verschiebende Größen. Pro einzelne Arbeitskraft steigt durch Produktivkraftentwicklung der Mehrwert, also der relative Anteil des Mehrwerts an. Gleichzeitig ist aber natürlich die absolute Gesamtmasse des Mehrwerts abhängig auch von der Anzahl der rentabel anwendbaren Arbeitskräfte. Und wenn ich jetzt gesagt habe, dieser historische Kompensationsmechanismus, der wurde sozusagen ewig verlängert. Man hat gedacht, das geht immer so weiter. Verbilligung, Erweiterung der Märkte, dann wieder mehr Arbeitskraft und damit dann Steigerung der Mehrwertproduktion. Kann man das jetzt in marxischen Kategorien so ausdrücken? Steigerung des relativen Mehrwerts ist immer verbunden mit auch einer Ausdehnung der Anwendung von zusätzlicher Arbeitskraft in Verbindung mit dieser Erweiterung der Märkte. Und damit schlägt natürlich der relative Mehrwert voll zu Buche. Die Hochzeit dieser Logik oder dieser Entwicklung war das berühmte Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat sich das so wunderbar entwickelt. Steigerung der Produktivkräfte, Vermassung vorheriger Luxusgüter, Autos, Waschmaschinen, Kühlschränke, weiße und braune Ware, Unterhaltungselektronik. Unterm Strich, obwohl für das einzelne Auto, die einzelne Waschmaschine viel weniger Arbeitskraft nötig war, durch die zweite industrielle Revolution, durch die Entwicklung der Fließbänder, der Werkzeugmaschinen, der Arbeitsrationalisierung, das, was man unter dem Stichwort Fordismus fasst, benannt nach dem US-Autofabrikanten Henry Ford, das hat dazu geführt, dass die Märkte sich explosionsartig ausgedehnt haben. Plötzlich hat jeder ein Auto gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern aus meiner Kindheit, wie das so richtig reingehauen hat. Jetzt kann sich jeder normale Mensch immer schneller ein Auto leisten. Und unterm Strich natürlich diese Erweiterung der Märkte, diese vermasste Produktion hat absolut mehr zusätzliche Arbeitskraft benötigt. Gleichzeitig hat diese Produktivkraftsteigerung den relativen Mehrwert pro angewendeter Arbeitskraft gesteigert und damit ja ganz toll. Riesengewinne, hohe Wachstumsraten, historisch beispiellose Wachstumsraten und ständige Lohnsteigerungen, und Kapitalismus ist wirklich Bau. Das Dumme war nur, dass eben die Produktivitätssteigerung, die Produktivkraftentwicklung, die Verwissenschaftlichung natürlich nicht stehen geblieben ist, weil ja auch die Konkurrenz nicht stehen geblieben ist. Und das, was man sich nie hat vorstellen können, dass nämlich eine Produktivkraftentwicklung kommen könnte, die diesen ganzen wunderbaren Zusammenhang völlig zunichte macht, genau das ist das ist also die Hauptthese meines Ansatzes, mit der dritten industriellen Revolution passiert. Was ist passiert? Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Diese dritte industrielle Revolution, diese mikroelektronischen Rationalisierungspotenziale, die übrigens bis heute noch nicht voll ausgeschöpft sind, das geht immer noch weiter, ne? Die haben zwar vordergründig dazu geführt, zu demselben wieder, ne? Die Rechnerkapazitäten haben sich verbilligt, inzwischen hat jeder ein PC, ein Handy, also ich habe keins, aber es ist normal, es läuft ja fast wie ohne Arm rum, wenn man ohne Handy rumläuft. Und all das hat stattgefunden wie vorher. Nur zum ersten Mal in der kapitalistischen Geschichte hat diese Produktivkraftsteigerung zwar eine entsprechende Erweiterung der Märkte gebracht, aber nicht die entsprechende Reabsorption von zusätzlicher Arbeitskraft. Warum nicht? Weil die Rationalisierungspotenziale dieser neuen Technologien erstmals schneller und größer waren, als sich die Märkte ausdehnen konnten. Auf der Ebene des berühmten relativen Mehrwerts hat das bedeutet, weil sich das alles verbilligt hat und auch in Massenkonsum eingegangen ist, pro einzelner Arbeitskraft, die jetzt noch rentabel angewendet werden konnte, hat sich natürlich auch wieder der relative Mehrwert gesteigert. Aber weil die Gesamtmenge der Arbeitskräfte rapide abgeschmolzen ist in den kapitalproduktiven Sektoren, hat auch das nichts mehr genützt. Es nützt ja nichts, wenn der relative Mehrwert bei 5 Lohnarbeitskräften steigt und aber 500 oder 5000 überflüssig gemacht werden. Also das hängt eben zusammen, dass dieser alte Kompensationseffekt nicht mehr eingetreten ist. Ja, damit ist natürlich sozusagen ein Punkt erreicht, wo dieser innere Selbstwiderspruch, von dem ich anfangs und die ganze Zeit schon gesprochen habe, sozusagen historisch reif geworden ist. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage und der nächste Schritt. Ja, wenn das so ist, und es hat auch schon in den 70er Jahren begonnen, in den 80er Jahren war das doch schon da und hat sich weiterentwickelt, warum hat es dann diese Schranke damals nicht gegeben? Warum hat es damals nicht den großen Crash gegeben? Und warum erleben wir vielleicht das erst jetzt? Und jetzt kommen wir schon näher an die Gründe für die Krise, mit der wir es jetzt zu tun haben. Ich habe bis jetzt ja nur die allgemeine Grundlogik, was sich sozusagen im innersten Kern dieser Kapitalmaschine abspielt. Das habe ich bis jetzt so sehr grob zugegebenermaßen dargestellt. Jetzt müssen wir aber noch ein paar andere Momente berücksichtigen, um sozusagen zu dem zu kommen, was sich dann entwickelt hat und warum das so kompliziert geworden ist und erst jetzt sozusagen wirklich richtig kracht. Dazu muss ich jetzt noch einen neuen Begriff einführen, der bei Marx in den 3 Bänden des Kapitals auch auftaucht, im ersten und dann wieder im dritten Band. Das ist die sogenannte organische Zusammensetzung des Kapitals. Was heißt das? Das Kapital setzt sich ja zusammen, also ein Produktionskapital, aus verschiedenen Bestandteilen. Voraussetzung ist natürlich ein akkumuliertes Geldkapital. Eine bestimmte Summe Geld, die als Kapital zu fungieren hat. Damit es jetzt aber wirklich Mehrwert produziert wird, muss dieses Kapital sich ja in Produktionskapital verwandeln. Und das setzt sich nun aus grundsätzlich 2 verschiedenen Bestandteilen zusammen, nämlich einmal aus der eingekauften Arbeitskraft, die also dann ihre Energie da verwursten lassen muss, ne? Und auf der anderen Seite aus Produktionsmitteln. Marx nennt nun den Kapitalbestandteil, der in Arbeitskraft, der Arbeitskraft einkauft, der in Arbeitskraft sich darstellt, variables Kapital, und zwar deswegen, weil das der einzige Kapitalbestandteil ist, nämlich die menschliche Arbeitskraft, die neue menschliche Energie verausgaben kann und deswegen die einzige Quelle des berühmten Mehrwerts ist. Und auf der anderen Seite die sachlichen Produktionsmittel im weitesten Sinn, die nennt er konstantes Kapital, weil die nur ihren eigenen Wert auf die neuen Produkte halt übertragen. Also da wird kein neuer Wert geschaffen, der bleibt konstant, wird nur aliquot, also auf die Produkte übertragen. Nun, was passiert jetzt mit dieser organischen Zusammensetzung des Kapitals? Durch die Produktivkraftentwicklung, durch die immer größere Verwissenschaftlichung, Anwendung von Technologie und so weiter. Es passiert Folgendes, schon eigentlich seit Beginn der kapitalistischen Entwicklung. Die organische Zusammensetzung des Kapitals, so sagt, nennt das Marx, steigt an, und zwar der relative Teil des konstanten oder Sachkapitals der Produktionsmittel wird immer größer. Ist ja auch klar, wenn man das jetzt philosophisch ausdrückt, der Mensch schiebt immer mehr technische, wissenschaftliche Aggregate zwischen sich und die Natur, den unmittelbaren Naturstoff. Das heißt natürlich, dass, wenn man jetzt das mal auf ein Geldkapital, das jetzt angelegt wird als Produktionskapital, sagen wir mal von 1 Million Euro bezieht, nur als Beispiel, ja, dann wird innerhalb dieser 1 Million Euro der Teil, der in sachlichen Produktionsmitteln, in Sachkapital angelegt werden muss, relativ immer größer im Vergleich zu dem Anteil, der in Arbeitskraft sich darstellen muss. Das heißt, oder da gibt es jetzt dann ein Problem damit, das zusammenhängt mit dieser Entwertung oder Entsubstantialisierung oder diesem inneren Selbstwiderspruch, und zwar sozusagen auf der energetischen Basis, auf der Art und Weise, wie Energie benutzt wird, um diese kapitalistische Maschine in Gang zu halten. Und zwar relativ vermindert sich die eigentliche Mehrwertschöpfungspotenz, die abstrakt menschliche Energie, verbindet sich relativ immer mehr, und die mechanische Energie in Form von fossilen Brennstoffen, die wird relativ immer größer. Ist ja klar, wenn immer größere Maschinenaggregate angewendet werden, dann wird der mechanische fossile Energieeinsatz relativ immer größer, und das, was der Mensch mit Nervmuskelhirn macht, wird immer mehr herabgesetzt. In der dritten industriellen Revolution, kann man sagen, kippt das endgültig. Das heißt, es wird sozusagen ein absolutes Missverhältnis hergestellt zwischen der eigentlichen Mehrwertschöpfungspotenz lebendiger menschlicher Arbeitskraft und eben diesem riesigen Aggregat, das immer mehr fossile Energie verbraucht. Da kann man jetzt natürlich sagen, hier kommt auch eine äußere Schranke dazu, nicht nur eine innere ökonomische Schranke, ein innerer ökonomischer Selbstwiderspruch, sondern auch eine äußere Naturschranke. Denn dieser immer höhere Einsatz fossiler Energien, erstens erschöpft er die Ressourcen, also das kann nicht ewig so weitergehen, irgendwann erschöpfen sich die Öl- und Gasreserven und so weiter. Ist ja auch breit in der Debatte, ne? Weiß man schon, kann man schon hochrechnen. Und zum anderen werden die Folgen dieses immer größeren fossilen Energieeinsatzes natürlich als Zerstörung der Naturgrundlagen, als Klimazerstörung und so weiter wirksam. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine wie kommunizierende Röhren, so eine Bewegung, immer höherer fossiler Energieeinsatz mit immer größerer Naturzerstörung und immer schnellerer Erschöpfung der Ressourcen und auf der anderen Seite immer weniger menschlicher Energieeinsatz als eigentliche einzige Basis der Mehrwertschöpfung, damit auch eine innere ökonomische Schranke des Kapitals, Massenarbeitslosigkeit, Armut auf der Basis dieser mechanischen Reichtumsproduktion. Also ein ungeheurer Widerspruch. Man kann es jetzt auf der Ebene der ökonomischen Ebene, der Wertebene so ausdrücken, um das jetzt, dieses Problem der steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals noch ein bisschen zu illustrieren, so wie es meistens in der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft auch dargestellt wird. In dieser Entwicklung wird ein Arbeitsplatz immer teurer. Das ist auch logisch, ne? Wenn also der Sachkapitaleinsatz immer größer wird, die menschliche Energie immer relativ geringer wird, dann heißt es natürlich nichts anderes, als dass, um auch nur eine einzige Arbeitskraft rentabel anwenden zu können, man immer höhere Vorauskosten hat. Es gibt da auch historische Tabellen und Berechnungen, was jetzt mal nur als fiktives Beispiel, ja, vielleicht im Frühkapitalismus, sagen wir mal 1.000 Euro gewesen wären pro Arbeitsplatz, das wurden im Verlauf der Industrialisierung schnell 10.000, 50.000, 100.000 Euro, heute sind wir bei 1 bis 2 Millionen, je nach Branche, angelangt, um auch Vorauskosten in Sachkapital, um auch nur eine einzige Arbeitskraft rentabel in Bewegung setzen zu können. So, was bedeutet das jetzt wieder? Also hier greift, man sieht schon, ne, es greift eins ins andere. Es ist sozusagen eine Logik, die sich aufbaut, die immer neue Blüten sozusagen treibt und dadurch das Ganze verkompliziert, aber trotzdem kann man es nachzeichnen, was hier passiert und wie diese innere Schranke, diese Krisenschranke erreicht wird. Die Konsequenz nämlich dieser steigenden organischen Zusammensetzung, dieser immer höheren Vorauskosten ist, eine immer größere Rolle des Kreditsystems. Und warum? Das produzierende Kapital, ja, das wird ja auch immer größer mit vergrößertem Sachkapital, mit vergrößerter Produktivkraftentwicklung. Das sind ja dann immer weniger irgendwelche kleinen Klitschen, sondern riesige Agglomerationen von Kapitalverwertung. Dieses produzierende Kapital kann seine Vorauskosten immer weniger aus Eigenkapital und aus laufenden Profiten finanzieren. Es muss also, um diese Vorauskosten finanzieren zu können, um auf der nächsthöheren Stufe wieder einen neuen Produktionsprozess in Gang setzen zu können, investieren zu können, die jeweils neuesten Produktionsmittel einkaufen zu können, muss es in immer größerem Ausmaß Kredite aus dem Bankensystem aufnehmen. Das Bankensystem, in dem sammeln sich also die Spargelder, die Vermögen, das momentan brachliegende Geldkapital der Gesellschaft. Und aus diesem Topf des Bankensystems, leiht sich das produzierende Kapital in wachsendem Ausmaß Geld, also nimmt Kredit auf, um diese wachsenden Vorauskosten finanzieren zu können. Das hat nun aber auch wieder eine ganz bestimmte innere Logik, und zwar auch eine Krisenlogik. Denn dieser Kredit ist ja nichts weiter als ein Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert, den dieses Kapital in der Konkurrenz auf sich ziehen kann. Und es heißt, es hat im Grunde schon diesen zukünftigen Mehrwert, einen Teil davon, verpfändet. Und dieser verpfändete Teil des zukünftigen Mehrwerts, das muss ja, wie es bei Krediten so schön heißt, bedient werden. Das heißt, die müssen verzinst werden. Das ist der Preis für einen Kredit, der Zins. Und die müssen getilgt werden, also nach irgendeiner Laufzeit abbezahlt werden. Was bedeutet das? Es bedeutet nichts weiter, als dass mit zunehmender Produktivkraftentwicklung und nochmal exorbitant gesteigert in der dritten industriellen Revolution mit dieser diesen gewaltigen Schub von Produktivkraftentwicklung, der Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert immer weiter in die Zukunft sozusagen ausgreifen muss. Ja? Also man kann sagen, es ist eine Art Schneeballsystem eigentlich. Ja? Eine Art Schneeballsystem in dem Sinne, dass jetzt die Schnur, die Verbindung, die Möglichkeit, diesen zukünftigen Mehrwert noch realisieren zu können, immer dünner wird. Ja? Und irgendwann reißt die Verbindung natürlich. Das heißt, dann hat man Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert gemacht, der so weit in der Zukunft liegt und so unwahrscheinlich geworden ist, dass er nie mehr eingelöst werden kann. Nun, genau das, dieser Punkt ist, jetzt mal als These, auch in der dritten industriellen Revolution zwischen den 70er und 80er Jahren ungefähr erreicht worden. Und was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass man jetzt immer exorbitantere Schulden machen muss. Und zwar alle Beteiligten, nicht? Weil die nachfolgende reale Mehrwertschöpfung ja relativ immer geringer wird, ne? Muss man den Kredit immer zu immer größeren Gebirgen aufbauen, also mit anderen Worten eine riesige Schuldenmasse akkumulieren. Diese Schuldenmasse, die findet natürlich, wie gesagt, beim Produktionskapital statt. Alle großen Konzerne, alle mittelständischen Unternehmen, nahezu alle, haben sich logischerweise immer mehr verschulden müssen. Das gilt aber auch für den Staat und das gilt natürlich zunehmend auch für die Konsumenten, nicht? Also mit allen möglichen Versuchen, das zu strecken, mit Leasinggeschäften zum Beispiel, immer weiter in die Zukunft und Aufbauen eines Schuldengebirges, das man dann natürlich noch weiter strecken kann. Wenn man nämlich bankrott ist, ja, was macht man dann? Man nimmt nochmal anderswo Schulden auf, um die alten Schulden zahlen zu können. Das nennt sich dann Umschuldung. Und diese Umschuldung kann man natürlich mehrmals machen. Ja? Und solange es sozusagen die Kontrollmechanismen so sind, dass das geht, ja, kann hier eine immer riesigere Schuldenmasse akkumuliert werden. Und bei den Gläubigern, den Banken oder den Anlegern, die sozusagen hier das Geld gegeben haben, ne, für diese in das Kreditsystem rein, da steht das auch als Bonität, als Guthaben in den Büchern. Ne? Dass das schon längst irreal ist. Ne? Das, c'est la vie. Ne? Das ist, solange es nicht absolut realisiert ist, dass es sozusagen total abgeschrieben werden muss, kann man das immer wieder weiter strecken. Ne? So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dieses Kredit- und Verschuldungssystem, das wird nun zur Basis einer ganz eigenständigen, einer Eigendynamik der Finanzmärkte. Das ist das, was man unter dem Stichwort Finanzblasen kennt. Was heißt das? Es heißt zum Beispiel, das ist der Anfang davon, dass diese Schuldentitel, ne, diese Schuldpapiere, dass die selber wieder zirkulieren und spekulativ ge- und verkauft werden. Also man wettet im Grunde drauf, kann der das noch zahlen oder nicht, wenn die Umschuldung und die zweite und dritte Umschuldung, ist das natürlich eine riesige Verzinsung. Wenn die irgendwie reinkommt, dann ist das ein toller Gewinn. Ja. Wenn sie aber nicht mehr bedient werden kann, dann sitzt man auf so einem Papier und hat eben ein Schrottpapier. Ne. Aber es kann, solange das Ganze noch funktioniert, zirkulieren und sogar zum Spekulationsobjekt werden. Und jetzt sind wir bei dem entscheidenden Punkt, denn die Finanzmärkte, die bestehen ja nicht nur aus dem Kreditsystem, sondern auch aus Finanz- und Eigentumstiteln, die genauso zirkulieren und spekulativ geh- und verkauft werden können. Das sind die berühmten Aktien. Ne? Die sind ja eigentlich nichts weiter als Eigentumstitel mit irgendeinem Nominalwert an einem Unternehmen. Ne? Nun wird aber gewissermaßen so getan, als wäre dieses Geldkapital, das man da gegeben hat für dieses Unternehmen, Man hat, sagen wir mal, für eine Aktie mit einem Nennwert von 50 Euro, ne? Die hat man angelegt bei Siemens, sagen wir mal. Nur rein als fiktives Beispiel. Diese Beteiligung heißt aber natürlich, dass die 50 Euro, dass die jetzt zu einem Bruchteil im Produktionskapital von Siemens stecken. Ne? Und was ich habe, ist nur der rein formale Eigentumstitel, auf den ich vielleicht mal Dividende kriege und so weiter, als ein Gewinnanteil. Ne? Jetzt kann aber es passieren, dass dieser rein formale Eigentumstitel, dessen reelle Basis eigentlich in Siemens drinsteckt, in seinem Produktionskapital, dass der an den Aktienmärkten, an den Finanzmärkten gehandelt wird, zirkuliert, und da setzt sie ihm die spekulative Möglichkeit ein, dass der Preis dieses Eigentumstitels steigt über seinen Nennwert hinaus. Und zu einer Finanzblase kommt es, wenn diese Preise exorbitant steigen. Und warum passiert das? Und es ist ja passiert, eben seit den 80er Jahren, in den 90er Jahren noch mehr, bis eben zur jetzigen Finanzkrise. Weil diese innere Schranke der realen Mehrwertproduktion schon erreicht war. Ja? Weil es sich nicht mehr gelohnt hat, oder es nicht mehr rentabel war, zusätzliche Realinvestitionen zu machen in Produktionskapital, in Arbeitskraft und Maschinerie, ist ein immer größerer Teil der Gewinne eben in die Finanzmärkte reingegangen. Das ist ein ganz sozusagen logischer Prozess, betriebswirtschaftlich ganz klar. Nicht? Wenn einfach klar ist, die globale Massenkaufkraft ist nicht mehr groß genug, es sind eh schon die berühmten Überkapazitäten da, bekannt ganz besonders in der Autoindustrie, ne, schon längst. Ja, dann baue ich doch nicht auf die grüne Wiese nochmal eine zusätzliche Autofabrik. Nicht? Sondern, aber das Geld, das ich habe, die Gewinne, die ich noch gemacht habe, die sind ja heiß, die müssen ja sich wieder in mehr Geld, in mehr Euros verwandeln. Nicht? Also versuche ich das auf einem anderen Weg, ich gebe es in die Finanzmärkte rein. Entweder an die Banken, die müssen es verzinsen, die geben das dann als Kredit, als Schulden an Schuldner weiter an andere, oder ich kaufe damit zum Beispiel Aktien oder eben Eigentumstitel von Immobilien, auch das geht. Und wenn das jetzt alle machen und wenn das in einem riesigen Ausmaß geschieht, gerade weil die reale Mehrwertschöpfung und die daraus resultierenden Realeinkommen an eine Grenze gestoßen sind, ja, dann kann es passieren und passiert eben auch, dass sich sogenannte Finanzblasen aufbauen, dass in immer schnellerer Folge diese Aktien oder andere Eigentumstitel geh- und verkauft werden und immer mehr im Preis steigen. Und dann hat man plötzlich diese 50 Euro Nominalwert dieser Aktie, 500, 5.000, 10.000 Euro. Kann alles sein. Ja? Also eine riesige Aufblähung, wo überhaupt kein realer Produktionsprozess dahinter steht, wo überhaupt keine reale Verausgabung von zusätzlich Nerv, Muskel, Hirn, menschlicher Energie dahinter steht. Ja? Das ist ein rein formaler Prozess in der Zirkulation dieser Finanztitel durch das Kaufen und Verkaufen. Es entsteht also sozusagen ein fiktiver Gewinn, der nichts mit realen Gewinnen und nichts mit realen Einkommen zu tun hat. Und genau das ist also passiert am Ende des Fordismus, am Beginn der dritten industriellen Revolution. Nun gab es damals schon ein Problem, nämlich man hat es natürlich gemerkt, die Wachstumsraten sind gesunken, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, die Gewinne sind zurückgegangen. Nicht? Diese Finanzblasen hatten sich noch gar nicht so richtig entwickelt. Und da gab es dann im Ende der 70er Jahre einen Versuch, den Staat hier in die Bresche zu werfen. Das heißt, der Staat hat zusätzliche Kredite aufgenommen, um das Ganze zu stabilisieren. Expansion des Staatskredits. Der Staat ist ja ein Kreditnehmer wie jeder andere, nicht? Der kann sich auch verschulden an den Finanzmärkten. Er muss die Schulden bedienen aus seinen realen Steuereinnahmen und die bestehen aus nichts anderem, als dass er die reale Mehrwertschöpfung sozusagen abschöpft. Ja? Dass er also einen Teil der Löhne und Gewinne aus realer Mehrwertproduktion als Steuern einbehält. Damit muss er seine Schulden bedienen. Nun, was ist passiert? Die reale Mehrwertschöpfung ist zurückgegangen, die Wachstumsraten sind gesunken, der Staatskredit, der das Ganze auffangen sollte, ist selber sozusagen zur ersten Finanzblase geworden. Kreditblase des Staatskredits. Und was hat der Staat gemacht mit diesem sozusagen Kreditblasengeld, das er da aufgebaut hat, das er auch immer schlechter bedienen konnte? Er hat es verwendet für zum Beispiel Ausbau der Infrastrukturen. Das waren ja konjunkturfördernde Maßnahmen. Ist ja klar, da wird ja auch real was in Gang gesetzt, Straßenbau, Bildungswesen, aber dann eben auch sozialstaatliche Maßnahmen. Hat alles Kaufkraft erzeugt, Produktion in Gang gesetzt, aber eben auf der Basis von Staatsverschuldung, die immer weniger reale Grundlage hatte. Was war das Ergebnis? Die Inflation. Eigentlich auch ziemlich klar, der Staat hat diesen expandierenden Kredit, den er nun aufgenommen hat, direkt in den jeweiligen nationalen Währungsraum eingespeist. Dieser Kredit war eine Blase, der hat keine ausreichende reale Grundlage mehr. Die Folge war die Entwertung des Geldes selber. Inflation. Teilweise in den westlichen Kernländern zweistellige Inflationsraten, in der Peripherie des Weltmarkts im Lateinamerika, Afrika und anderswo Hyperinflation am laufenden Band, Währungsreformen und so weiter. Ja, und dann kam, jetzt bin ich halt so bei der konkret historischen Entwicklung des Problems, dann kam als Reaktion darauf die neoliberale Revolution. Was haben die Jungs sich gedacht und gesagt? Die haben gesagt, ja, also, ist doch klar, das geht ja nicht. Diese Finanzblase, diese Kreditblase des Staatskredits, die muss zurückgeführt werden. Das führt ja zur Inflation. Ne? Nur eins haben sie dabei nicht bedacht. Sie haben gemeint, das Problem wäre nur der Staatskredit und die ausgeuferte Staatstätigkeit. Das dahinter stand, die mangelnde, zunehmend mangelnde reale Mehrwertproduktion aufgrund der dritten industriellen Revolution, das ist ihnen im Traum nicht eingefallen. Nicht? Da hätten sie ja auch mit marxischen Kategorien denken müssen, was ihnen natürlich erst recht im Traum nicht eingefallen ist. Also hat man gemeint, wenn man den Staatskredit zurückfährt, die Staatstätigkeit überhaupt eindämmt, die Infrastrukturen eher verlottern lässt oder privatisiert, den Sozialstaat zurückfährt und die Märkte, auch die Finanzmärkte, dereguliert. Ne? Ja, dann werden die berühmten Selbstheilungskräfte des Marktes schon in Gang kommen. Der eigentlich Schuldige an dem Problem ist ja der Staat, ne? Weil er zu viel Kredit aufgenommen hat. Was war aber die Folge? Ja? Weil das Problem in Wirklichkeit viel tiefer saß und eben die mangelnde reale Mehrwertproduktion, die mangelnde zusätzliche Anwendung menschlicher Energie und so weiter zur Grundlage hatte. Deswegen hat sich das ganze Problem bloß vom Staatskredit auf die Finanzblasen der Finanzmärkte verlagert. Und zwar in ungeahntem Ausmaß. Weil durch diese Deregulierungsmechanismen konnte also diese Finanzblasenökonomie einfach so richtig loslegen. Nicht? Also das war schon seit den späten 80er Jahren ein Prozess. Man kann es an den Aktienindizes sehen. Die sind vorher das ganze 20. Jahrhundert so ungefähr in der Weise gestiegen. Nicht? Und ab den 80er Jahren und ab der neoliberalen Revolution ging es so. Ja? Und zwar über 30 Jahre hinweg. Zwar mit ein paar Dellen dazwischen, nicht? Aber so richtig steil nach oben. Das heißt, es wurde hier eine gigantische Masse von ja, substanzlosen Geldkapital produziert. Mit Mechanismen, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen ausführen kann, das sind also diese berühmten Finanzderivate, das ist die spekulative Zirkulation von Schulden, von Aktien, von Immobilien und dann eben das Ganze noch verbrieft und verpackt in sogenannte Finanzprodukte, bei denen eingestandenermaßen am Schluss keiner mehr, auch kein Banker mehr durchgeblickt hat. Und auf diese Weise also eine riesige, man hat es dann genannt, Asset Inflation, Vermögensinflation. Ja? Diese Vermögensinflation, nämlich durch Aufblähung der Aktien, Immobilien und Verschuldungsblasen, die hat natürlich bei den Leuten, die da sozusagen da investiert hatten und deren Eigentumstitel, deren Finanztitel immer weiter im Preis gestiegen sind, einen fiktiven Reichtum erzeugt. Man konnte sich da reich rechnen. Und man konnte dann diese exorbitant gestiegenen Papiere, im Preis gestiegenen Papiere, wiederum beleihen. Man konnte zur Bank gehen und sagen, schaut mal, meine Aktien, die waren vor 10 Jahren noch 5.000 wert, jetzt sind sie 100.000 wert. Ja? Also gebe ich euch die als Sicherheit, ja? Und ihr gebt mir dafür einen Kredit, mit dem kaufe ich Autos und große Reisen und konsumiere da und selbst wenn mein Realeinkommen inzwischen gesunken ist. Also ein Prozess, in dem diese Finanzblasen eine Eigendynamik gewonnen haben, auch in Richtung auf fiktive Kaufkraft, auf schon ansatzweise ein Anheizen einer Konjunktur, die keine reale Grundlage mehr hatte. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Um die Jahrhundertwende oder Jahrtausendwende, also 2000, 2001, schien das Ende der Fahnenstange schon mal erreicht zu sein. Auch vorher gab es eine ganze Kette von Finanzkrisen. Nicht? Von den frühen 80er Jahren, die berühmte Schuldenkrise der Dritten Welt, die erste Zahlungsunfähigkeit Mexikos 1982, der Aktiencrash in New York 1987, der japanische Aktienimmobiliencrash Anfang der 90er Jahre, die berühmte Krise der Tigerländer Mitte der 90er, Russlandkrise, Argentinienkrise, also jede Menge, aber die waren immer entweder sektoral oder weltregional begrenzt. Und die konnten durch die Finanzinstitutionen, den IWF und so weiter, immer wieder aufgefangen werden. Jetzt dann 2001, da gab es einen Crash, das Platzen der berühmten Dotcom-Blase, also dieser Internet-Klitschen, die teilweise mit 20 Mitarbeitern eine Börsenkapitalisierung in der Größenordnung von VW erreicht hatten. Das war ja der Höhepunkt dieses Aktienspekulationsfiebers, wo es auch wirklich der kleine Mann und Lieschen Müller mitgemacht hat. Das war übrigens auch die Zeit, in der so richtig der Boom der Handys erst so richtig kam. Und das war auch die Zeit, als man da langsam nervös geworden ist, wenn man mit dem Zug gefahren ist, ne? Die Leute alle an ihren Handys hingen und hast du schon und wo kriegt man jetzt die Aktien und sind die schon ausverkauft? So ein richtiges Fieber. Ne? Es gab ja dann auch ein eigenes Börsensegment, den sogenannten neuen Markt. Ne? Und all das ist 2001 wirklich mit einem riesen Krach auseinandergeflogen. Ne? Es gab einen riesigen Entwertungsschock. Die ganzen, auch die Weltbörsen, auch die nicht im Internetbereich investierten, sind alle runtergekracht. Es gab eine scharfe Rezession, und zwar Weltrezession. Ne? Und man hätte meinen können, ja jetzt passiert das, was eigentlich jetzt erst passiert. Ne? Und warum ist es 2001 so nicht passiert? Weil die Notenbanken das nochmal aufgefangen haben. Und wodurch? Durch eine ziemlich hemmungslose Senkung der Leitzinsen. Das heißt, man konnte sich praktisch fast zum Nulltarif, konnten sich die Geschäftsbanken Geld leihen bei der Notenbank. Es gab eine riesen Geldschwemme, vor allem in den USA eine Dollarschwemme unter dem Notenbankgouverneur Alan Greenspan. Und damit wurde das nochmal aufgefangen. Jetzt ist natürlich das Problem, das war eigentlich schon der Sündenfall des Neoliberalismus. Denn zur neoliberalen Doktrin gehörte der sogenannte Monetarismus. Und was hat der besagt? In Erinnerung und aufgrund eben der Erfahrungen mit dem expandierten Staatskredit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die folgende Inflation, also bloß Gelddisziplin der Notenbanken. Auf keinen Fall hemmungslose Geldschöpfung betreiben. Das war ja damals in Form des Staatskredits, da musste ja auch die Notenbanken da mitmachen, nicht? Damit das ging überhaupt. Also, monetaristische Doktrin hieß als zentraler Bestandteil des Neoliberalismus die Geldschöpfung begrenzen auf die kaufkräftige Nachfrage, nicht? Wie sie ihnen auf dem Markt erscheint. Und bloß nicht zusätzliche Geldmengen in Gang setzen, weil dann die Inflation ja droht. Jetzt hat in der Notfrist der Teufel fliegen, hat also nicht nur Alan Greenspan, sondern eigentlich die großen Notenbanken allesamt, haben den Monetarismus und damit zentrale Doktrin des Neoliberalismus über Bord geworfen. Hemmungslose Geldschöpfung betrieben, damit konnte der Crash nochmal aufgefangen werden. Die Aktienindizes sind wieder gestiegen. Zwar war das Segment, das Internetsegment im Eimer, nicht? Aber es hat sich dann eben, haben sich neue Finanzblasen bilden können, vor allem im Immobiliensektor. Der ist da erst so richtig aufgestiegen. Nicht? Und zwar zentral in den USA, aber auch in Großbritannien, Spanien, Irland, in Asien. Und zwar in einem solchen Ausmaß aufgrund dieser Geldschwemme, dieser Dollarschwemme vor allem, dass damit das, was ich vorhin schon angedeutet habe, was während der 90er Jahre schon ansatzweise Defizitkonjunkturen getragen hat, nämlich das Recycling von substanzlosem Geld aus den Finanzblasen in die sogenannte Realökonomie. Dass man nämlich einfach im Preis gestiegene Aktien oder jetzt eben Immobilienkredite, dass man die seinerseits beliehen hat, um zu konsumieren. Das war natürlich die ganze Zeit über so, dass das auch zu einer sozialen Spaltung der Gesellschaft geführt hat, nämlich auf der einen Seite denen, die wirklich auf ihre realen Löhne angewiesen waren, und das Reallohnniveau ist dauernd gesunken. In dieser ganzen Zeit. Der Sozialstaat ist abgebaut worden. Alle, die darauf angewiesen waren, die sind verarmt. Und dann gab es noch die Prekarisierung der Arbeit, die Billiglohn, ganz politisch gewollt alles. Ein immer größerer Armutssektor. Auf der anderen Seite eine Scheinkonjunktur, getragen von all denen, auch bis in die Mittelschicht rein, die Teilhabe erringen konnten an dieser Finanzblasenökonomie. Und jetzt also nach 2001 durch diese Geld- und vor allem Dollarschwemme eine explosionsartige Steigerung vor allem der Immobilienpreise, in astronomischer Größenordnung stattfindende Beleihung, also Hypothekenkredite, die für den Konsum verwendet worden sind. Zentrum USA, ja. Ich sage das nicht, um jetzt was Anti-Amerikanisches zu sagen, weil man musste es mal sich richtig auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Hätten die Amis nicht, das wurde damals von Konsumwunder gesprochen, ne, hätten die nicht für die ganze Welt diese scheiß Warenmasse verknuspert, ne, sozusagen heroisch, ja, dann wäre diese ganze Weltökonomie ja schon viel früher den Bach runtergegangen. Nicht? Woher hätte sonst die Kaufkraft kommen sollen? Ne? Jetzt kam sie eben auf diesen Wegen, zentral in den USA, aber auch wie gesagt Großbritannien, Irland, Spanien etc. Die Folge war eine entsprechend wirklich riesige Steigerung dieses Recycling von Finanzblasengeld in die Realökonomie mit bestimmten weltregionaler Verteilung. Ja. Da kam jetzt noch mehr als schon in den 90er Jahren die einseitige Exportwalze über den Pazifik, der Aufstieg Chinas und Indiens. China in dem Fall keinerlei eigenständige Entwicklung mehr, ja, sondern westliche Kapitalinvestitionen, Mischung von Hightech und Billiglohn in den Exportwirtschaftszonen, die wie eine Perlenkette aufgereiht sind an der chinesischen Küste, dafür in den Binnensektoren Chinas völlige marode Staatsindustrien, Landwirtschaft, die immer schwieriger wird, also keinerlei kohärente nationalökonomische Entwicklung, deswegen natürlich auch die ganzen Fantasien, China würde zur neuen Weltmacht aufsteigen, also ich denke, völlige Verblendung, sowas sich vorzustellen, rein eine auf der Basis dieser riesigen Defizitkonjunktur. Konsumwunder in den USA und teilweise anderswo in Europa aufgrund dieses Recycling von Finanzblasengeld, vor allem über die Immobilienkredite, entsprechendes Hochziehen von Produktionssektoren an der chinesischen Küste, Exportwirtschaftszonen, aber auch in Indien und anderswo. Ein riesiges Schwungrad ist seit 2003 da in Gang gekommen, über den Pazifik, noch weitaus größer als jemals vorher, geschürt natürlich von dieser Geldschwemme, Dollarschwemme vor allem, und von dieser sich aufbauenden globalen Defizitkonjunktur wurde dann auch Europa mitgenommen und speziell auch die Bundesrepublik. Da hat sich die ohnehin schon einseitige Exportorientierung der deutschen Ökonomie nochmal wirklich in riesigem Ausmaß verstärkt. Mitgenommen wurde zum Beispiel der deutsche Maschinenbau. Der hat sich hier eine goldene Nase verdient, wie nie zuvor, noch nicht mal zu Wirtschaftswunderzeiten. Die soziale Spaltung blieb weiterhin bestehen. Es war sozusagen eine Aristokratie in den Exportsektoren, weltmarktorientiert, der eine immer größere Masse von prekarisierter Billigbeschäftigung gegenüberstand, so extrem wie sonst nirgendwo in Europa. Bundesrepublik hat hier wirklich eine Schere auseinandergehen lassen, und zwar in der Hoffnung offensichtlich darauf, seitens der Eliten, dass das ewig so weitergehen wird. Und ich kann mich noch erinnern, jetzt sind wir schon sehr nah an der Gegenwart, noch im Sommer, im Frühsommer 2008, da wurde diese wirklich riesige Defizitkonjunktur schon hochgerechnet bis 2020. Ne? Man muss sich nur mal, was damals die sogenannten Wirtschaftsweisen und die berühmten Finanzanalysten alle gesagt haben, was die Politiker sagten, ne? Tolle neue Arbeitsplätze. Ne? Und jetzt geht es aufwärts, womöglich sogar ein neues Wirtschaftswunder. Und mir hat man gesagt, ne? Ja Bobby, wo bleibt denn dein Kollaps? Ne? Ah, jetzt hast dich wohl schwer geirrt. Ne? Wobei ich sagen muss, ich habe auch nicht damit gerechnet, mit welcher Geschwindigkeit und Brutalität das Ganze dann abstürzt. Ne? Aber jetzt kommt eben der Punkt. Es ist ja tatsächlich so, dass dieses Recycling aus den Finanzblasen, das künstliche Kaufkraft generiert hat, das hat ja nur scheinbar zusätzliche Anwendung von Arbeitskraft gebracht. Also das war, was früher sozusagen aus dem Inneren der Kapital, der realen Mehrwertproduktion heraus entstanden ist, das wurde jetzt äußerlich sozusagen künstlich reingespritzt. Man könnte, ich verwende da manchmal so ein Bild, eine Metapher, man könnte es so vergleichen, als würde man einen Hausbau mit dem ersten Stock beginnen, bevor man ein Fundament gelegt hat. Das heißt, es gibt eigentlich keine reale Grundlage. Aber aufgrund dieser Einspritzung von fiktiven Finanzblasengeld, ja, kommt in Gang die Bauindustrie, die Zementindustrie, die Elektronik, die Produktion in den chinesischen Exportwirtschaftszentren, Sektoren, und so weiter. Ne? Und man, so, wenn man naiv ist, und viele auch Marxisten scheinen mir da naiv zu sein, die stellen sich da hin und sagen, ja, was redest du da von Rückgang der realen Mehrwertproduktion und von absoluter Verminderung der rentabel anwendbaren Arbeitskraft durch die Produktivkraftentwicklung der dritten industriellen Revolution. Schau das doch an, in China, in Indien und hier auch die Bauindustrie, ne? Riesige Massen von Arbeitskraft, ja, werden in Bewegung gesetzt ohne reale Grundlage. Ohne reale Grundlage in realer Mehrwertproduktion, die ja die Voraussetzung ist. Die Einkommen, aus denen diese Produktion bezahlt wird, die generiert wird, die Kaufkraft, die ist ja bloß als Blase vorhanden. Also kam, was kommen musste, jetzt kann ich es ja abkürzen, das kennt man ja aus der Zeitung, aus dem Fernsehen, die schwarzen Montage im Oktober 2008 und seither eine einzige Kette von Katastrophenmeldungen. Es ist eben jetzt nicht mehr bloß ein einzelnes Segment zusammengebrochen oder eine einzelne Blase, die spezielle Immobilienblase geplatzt, sondern die war gerade durch die globalen Verkettungszusammenhänge, die das inzwischen angenommen hat, eigentlich nur der Katalysator, dass das die gesamte Finanzblasenökonomie, das geplatzt ist, dass das gesamte riesige globale Schuldengebirge ins unaufhaltsame Rutschen gekommen ist. Deswegen waren die Auswirkungen ja auch überhaupt völlig unbegrenzt bis in den letzten Winkel des Weltmarkts rein, bis in Kasachstan oder Island eben, ne? Genauso wie in USA selber oder in Europa. All die Illusionen, die man sich gemacht hat, das kommt zu uns nicht, das ist drüben über dem Atlantik, das sind die dummen Amis, die hier eben zu arg dereguliert haben. Alles Unsinn. Das ist ein globaler Verkettungszusammenhang. Das ist sozusagen die Basis des Weltkapitals, die jetzt wegbricht, beziehungsweise sie wird auf ihre reale Grundlage zurückgebombt, gewissermaßen. So, und jetzt kommt der letzte Akt. Also jetzt erlöse ich Sie gleich. Der letzte Akt, da wird jetzt gerade der Vorhang aufgezogen. Nämlich, was passiert? Eine riesige Misere. Die Rückfolgewirkung dieses Riesenkrachs wird natürlich eine Weltwirtschaftskrise sein, hat ja schon begonnen. Ne? Warum? Weil natürlich die berühmte Realökonomie überhaupt nicht selbstständig und gesund ist, ne? Sondern eigentlich schon seit 30 Jahren und in zunehmendem Maße von dieser Defizitkonjunktur, die jetzt bloß nach 2003 nochmal einen riesigen Höhepunkt erreicht hat. Nur davon genährt worden ist. Wenn jetzt die Finanzblasen platzen, dann kracht auch die Realökonomie runter. Die ist ja gar nicht mehr selbstständig und selbsttragend. So, und jetzt kommt letzter Akt, Deus ex machina, es tritt auf der Staat als letzte Instanz. So richtig mit geschwellter Brust, was kostet die Welt? Noch vor kurzem hat man unter dem Eindruck und mit der Ideologie des Neoliberalismus sozusagen den Duckmäuser gemacht. Ne? Also sparen, sparen, sparen, alles austrocknen, Schwimmbäder schließen und Bibliotheken und Tod und Teufel. Kein Geld. Ja? Wir müssen einen ausgeglichenen Haushalt. Ja? Und jetzt auf einen Schlag, jetzt ist die Milliarde zur kleinsten Einheit geworden. Ne? Billionensummen, nicht? Und dann fragt man sich natürlich, ja, wie soll das gehen? Und manche Leute denken jetzt, das ist ja sehr populär, dass man sagt, dafür haben sie es, ne? Aber für sinnvolle Aufgaben nicht. Jetzt muss ich leider sagen, also aus all dem, was ich jetzt referiert habe, müsste eigentlich hervorgehen, sie haben es weder dafür noch dafür, sie haben es überhaupt nicht, ne? Ne? Sondern im Grunde kehrt man jetzt zum Ausgangspunkt der Krise zurück, Ende der 70er Jahre, zur Expansion des Staatskredits. Genau. Ja? Das, was damals gescheitert ist, was die neoliberale Revolution hervorgebracht hat, mit ihrer falschen Schlussfolgerung, das wäre bloß ein Problem der Expansion des Staatskredits, genau das, ja, macht man jetzt, aber bitteschön, nicht mehr in der Dimension von 1979 oder 1982, Das waren vergleichsweise Peanuts. Ja. Jetzt, ja, jetzt müsste man die riesigen schwarzen Löcher der Bilanzen stopfen. Ne. Des gesamten globalen Banken- und Finanzsystems nicht nur, sondern auch der Industriekonzerne. Ja. Die brechen ja genauso weg, die waren ja sowieso schon abhängig von der Finanzblasenökonomie und nicht nur, die waren auch daran beteiligt. Die haben ja alle ihre eigenen Banken gegründet. Die Autobanken, ursprünglich bloß für das Leasinggeschäft, die haben ja längst mitgemischt. Die haben ja zum Teil Vollbankenlizenzen schon gehabt. Ja. Und schon, ich kann mich erinnern, schon in den 80er Jahren ging das geflügelte Wort um, Siemens wäre eine Bank mit angeschlossener Elektroabteilung. Ne? Ja, also das heißt, wenn das jetzt kracht, und das ist wirklich, was ich in 30 Jahren an Verschuldung und Finanzblasen aufgebaut hatte, ne? Und das jetzt kracht, dann sind das riesige schwarze Löcher der Bilanzen, die, wenn nicht sozusagen einfach der allgemeine Bankrott verkündet werden soll, dann müssen die gestopft werden. Ne? Und jetzt hofft der Staat, dass er irgendwie sozusagen aus der Falle rauskommt. Ne? Und zwar sagt man, ja, wir geben ja nur Garantien. Ne? Das Geld ist, muss man ja jetzt gar nicht real momentan bezahlen, wir geben nur eine Garantien ab. Und wenn der Staat als der Muskelprotz, der er plötzlich wieder zu sein behauptet, ne, wenn der die Garantien abgibt, dann werden schon Vertrauen geschaffen und ums Vertrauen ging es ja nur, das hat ja überhaupt keine objektive Grundlage, das Ganze, sondern nur ums Vertrauen geht es. Ja? Und wenn dieses Vertrauen wieder geschaffen wird, ja, dann werden die Kredite wieder sprudeln, die Banken im Interbankenverkehr untereinander werden sich auch wieder Kredite geben, sie haben ja das Vertrauen jetzt wieder, weil der Staat ja, jetzt einspringt. Genauso, dass der Staat jetzt die ja, runtergekrachten Aktien aufkauft, Teilverstaatlichung von Banken ist auch schon ins Auge gefasst, womöglich auch von Industriekonzernen, nicht? Da hofft man genauso, das ist jetzt eine Notsituation, wenn das Vertrauen wiederhergestellt ist, dann steigen die Aktienpreise wieder, dann kann der Staat vielleicht sogar einen kleinen Gewinn machen, weil er sie jetzt ja zu billigen Preisen eingekauft hat. Und was die Schrottpapiere, die faulen Kredite angeht, vielleicht, wenn alles wieder aufwärts geht, kann man die zumindest einigermaßen billig entsorgen. Man will sie jetzt erstmal in Bad Banks parken. Vielleicht muss der Staat sogar das machen, das ist noch umstritten. Ja? Und das hofft man also so. Wenn aber richtig ist, was ich die ganze Zeit jetzt hier entwickelt habe, wenn die eigentliche Ursache die mangelnde reale Mehrwertproduktion, die mangelnde reale Verausgabung menschlicher Energie aufgrund der erreichten Produktivkraftentwicklung der dritten industriellen Revolution ist, dann ist das eine vollkommene Illusion. Dann werden kurz- und höchstens mittelfristig all diese Gelder, die man jetzt bloß als Garantien und vage in den Raum gestellt hat, die werden dann real fällig. Ja? Und auf der anderen Seite ist ja, wenn man die Bilanzen versucht zu sanieren mit astronomischen Summen, ist ja noch kein einziges neues Auto, keine einzige neue Waschmaschine verkauft, ja? Produziert und verkauft. Das heißt, der Staat müsste in ungefähr gleich großer astronomischer Größenordnung Konjunkturprogramme auflegen, die er genauso ja aus dem Nichts finanzieren müsste. Nicht? Was wir jetzt momentan haben, die berühmte Abwrackprämie, hat das Zeug zum Unwort des Jahres. Nicht? Das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, genau wie die anderen Maßnahmen. Die haben jetzt schon, die kosten schon 50 Milliarden Euro zusätzliche Neuverschuldung. Das haut schon in den Haushalt rein, in die Staatsfinanzen. Aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der Staat kann ja nicht die gesamte Kapitalmaschine sozusagen ihre Mehrwertproduktion, die nicht mehr ausreichend stattfindet, substituieren. Ja? Da müsste ja vom Himmel irgendwo das Geld herholen. Ja? Das heißt, die letzte Konsequenz ist eigentlich, wenn das wirklich auf dem Staat lastet, wenn diese Realökonomie nicht mehr anspringt, wenn es zur Weltwirtschaftskrise kommt, was absehbar ist, meiner Ansicht nach unausweichlich, dann gibt es nur noch ein Mittel, der Staat muss wie in den Kriegswirtschaften des Ersten und Zweiten Weltkriegs direkt zur Notenpresse greifen. Die Gesetze müssen entsprechend geändert werden. Nicht? Die Notenbank war überweist aus dem Nichts, ohne jede Sicherheit, ohne jede Grundlage, einfach eine Milliarde nach der anderen an den Staat. Das natürlich bedeutet, ich habe es jetzt mal bösartig so formuliert in einem Text, Simbabwe ist das Land der Zukunft. Das heißt, da wird es nicht mehr bei den 20% Inflation bleiben, die momentan Island schon hat. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das heißt für das Leben. 20, 30, 50, vielleicht 100, 1000% Inflation. Und zwar längerfristig, nicht kurzfristig, weil ja dann nichts mehr anspringt. Im Grunde ist es das, ich sage jetzt das Wort, das mir eigentlich verboten ist, weil das das Schlimmste ist, was ich sagen kann. Es ist eigentlich ein Zusammenbruchsszenario. Inzwischen traue ich mich das auch, obwohl ich dafür auch gerade von Linken immer wieder gegeißelt werde, weil es inzwischen sogar schon in der FAZ steht. Also inzwischen gibt es das Ressentiment, in Artikeln, auch in der Wirtschaftspresse, vielleicht ist jetzt das Ende der Welt, wie wir sie kennen oder so gekommen. Jetzt ist natürlich das Problem, damit schließe ich jetzt, aus der Theorie, auch aus der Weiterentwicklung der marxischen Theorie, wie ich sie hier vertrete, aus der Krisentheorie, folgt nicht unmittelbar ein Rezept, was man jetzt tun soll. Und was ich nur sehe ist, und das macht mir auch ehrlich gesagt Angst, weil was habe ich davon, wenn ich Recht behalten habe und in den nächsten paar Monaten dann werden die Verhältnisse so anomisch, dass ich nicht mehr auf die Straße gehen kann, weil man Angst haben muss oder weil man nichts mehr zu fressen hat. Es könnte ja auch sein zum Beispiel, dass nicht bloß Lehman Brothers bankrott geht oder vielleicht Chrysler oder General Motors, sondern zum Beispiel auch die großen Lebensmittelkonzerne, die Transportketten. Ja? Plötzlich kann es passieren, dass man deswegen, weil es durch das Nadelöhr, das aus 1 Euro 2 machen, nicht mehr durchgeht, dass auf einmal die Supermärkte leer sind. Ja? Ist alles denkbar. Also ich würde sagen, die Menschheit ist momentan darauf nicht vorbereitet. Und die Linke genauso wenig. Ja? Die träumt ja von Keynesianismus und schließt das Spielcasino und so. Ne? Ja gut, wenn es geschlossen wird, wenn jetzt wirklich straff reguliert wird, dann heißt das ja, all das, was bisher aus den Finanzblasen an Defizitkonjunktur kam, das ist dann endgültig aus. Und dann sind wir an dem Punkt, das ist ja dann gerade die Weltwirtschaftskrise. Dann wird nicht eine gesunde Realökonomie anspringen, sondern dann wird die auf ihre realen Grundlagen zurückgeführt und die sind schauerlich. Ne? Jetzt letzter Gesichtspunkt, gerade was die Perspektive angeht. Wenn es mit Staatskredit nicht mehr funktioniert, Staatskredit ist ja im Grunde der Kern der keynesianischen Doktrin. Ne? Also ein bisschen Staatsintervention und es wird dann gehen. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es sowas wie alle möglichen Vorstellungen, wie sie momentan so im Kontext dieser Finanzblasenökonomie rumgeschwirrt sind an alternativökonomischen Überlegungen. Nicht? Von kleiner genossenschaftlicher Warenproduktion über, wie heißt das, Geschenkökonomie, Open-Source-Bewegung, Umsonstläden, Tauschringe, ich weiß gar nicht was alles. Ja? Und ich würde sagen, tut mir leid, das ist alles Schrott. Ne? Womöglich noch flankiert durch ein wunderbares Grundeinkommen. Das ist ja auch wieder keynesianisch, wer der Staat soll das machen. Also wenn wir eine Hyperinflation kriegen, ja, oder auch nur 100% Inflation, ja, dann kann man das vergessen. Ja. Also dieser Versuch, das noch immer in den kapitalistischen Formen irgendwie auszudrücken und da nebenher was Alternatives zu machen, womöglich Selbstversorgung, so eine Art Schrebergartensozialismus, ne, geht alles nicht. Ne, weil das hat ja immer, solche Ideen haben in den letzten 30 Jahren immer davon gelebt, dass eigentlich die große Kapitalmaschine noch weiterläuft, ne, in irgendeiner Weise. Und das entscheidende Problem ist, wir sind sozusagen allesamt vergesellschaftet bis auf die Unterhose. Das heißt, man kann nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt in einem kleinen Rahmen mit 10, 20 oder 100 Leuten irgendwas ganz anderes, sondern wir sind Teil bereits dieser historisch aufgebauten, das was Marx genannt hat, gesellschaftliche Gesamtarbeit. Wir müssen diese Vergesellschaftung in den Griff kriegen, in anderen Formen, als wir sie jetzt kennen. Also wie das Wasser aus der Leitung kommt, dass Energieversorgung da ist, dass medizinische Versorgung da ist, dass das nicht alles dicht gemacht wird. Das geht nicht in einem Modell, was man mit 20 Hanseln machen kann. Das geht nur alles, oder auch, dass die großen Distributionen sozusagen erhalten bleiben oder anders konfiguriert werden, aber jedenfalls nicht einfach verschwinden. Sonst verhungern wir nämlich. Also insofern würde ich sagen, das große Problem ist, wie kriegt die Menschheit, wie kriegen soziale Bewegungen und die Linke, die sich damit auseinandersetzen muss, diese Vergesellschaftung, diese negative kapitalistische auf die Reihe, auf den Begriff und in die Perspektive einer Transformation, die nicht mehr abstrakt menschliche Energie aus 1 Euro 2 machen, das Kriterium wirklich wegfegt. Ja, jetzt habe ich Sie traktiert, aber jetzt bin ich erstmal am Ende und jetzt hoffe ich, dass wir noch einiges diskutieren können.